Frauenzimmerchen. Wenn ich wiederkomme, soll ich auch geputzter kommen? Komme, wie er will, Herr Wachtmeister. Meine Augen werden nichts wieder ihn haben. Aber meine Ohren werden desto mehr auf ihrer Hut gegen ihn sein müssen. 20 Finger, alle voller Ringe. Ei, ei, Herr Wachtmeister. Nein, Frauenzimmerchen, eben, das wollte ich hier noch sagen. Die Schnurre fuhr mir nun so heraus. Es ist nichts dran. 100 und aber 100 Mal habe ich den Major sagen hören, das muss ein Schurke von einem Soldaten sein, der ein Mädchen anführen kann. Und so denke ich auch, Frauenzimmerchen. Ich muss machen, dass ich ihm nachkomme. Guten Appetit, Frauenzimmerchen. Gleichfalls, Herr Wachtmeister. Ich glaube, der Mann gefällt mir.